Die russischen Persönlichkeiten entlarvten jüngst die Ungerechtigkeit der Menschenrechtskampagne der USA und ihrer Anhänger gegen die TVJK. Ein Oberforscher im Korea-Forschungszentrum beim Fernosten-Institut der Akademie der Wissenschaften und der wissenschaftliche Sekretär der Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentengesellschaft im Fernosten prangerten die Gesetzwidrigkeit der in der UNO fabrizierten Menschenrechtsresolutionen gegen die Republik an. Sie behaupteten, das angebliche Menschenrechtsreferat sei mit der Lüge durchdrungen, die der Realität Nordkoreas gar nicht entspreche. Selbst die Flüchtlinge aus dem Norden und die Teilnehmer an der Ausarbeitung des Referats haben anerkannt, dessen Inhalte seien erfunden. Die USA und der Westen sollen, bevor sie von den Menschenrechtsfragen lauthals reden, die Realität Koreas kennenlernen, wo sich die Bürger allerlei sozialer Fürsorge erfreuen.